Schumanns Lied Zwielicht aus dem Liederkreis Opus 39 kann wohl als paradigmatisch für eine Musik stehen, in der das romantische Subjekt alles ist. Natur als metaphorische wird so zum Bild für die Gefühlswelt des empfindsamen Künstlers. Heute würde wohl kaum eine ernstzunehmende Komponistin oder ein Komponist sich selbst in ähnlich emphatischer Weise in die eigene Arbeit einschreiben oder, wie Johannes Brahms es bezeichnet hat, behaupten, dass er mit Tönen spreche. Hast du einen Freund in ihnen? Trau ihm nicht zu dieser Stunde. Freundlich wohl mit Haut und Mund. Die Moderne hat sich nicht nur stark gegen die Romantik gestemmt, sondern auch, insbesondere in der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts, geradezu antisubjektivistische Musik erzeugt. Musik wie etwa Structures 1a des Komponisten Pierre Boulez, Studie 2 von Karl-Heinz Stockhausen oder Gottfried Michael Königs Reihe elektronischer Musik Funktion Grün, Funktion Gelb, Orange und so weiter feiern die Objektivität des parametrischen Denkens. Insbesondere die Stücke und Ideen von John Cage, der sich wohl am wirkungsmächtigsten von dem Konzept eines Komponistensubjekts, das sich durch Töne ausdrückt, entfernt hat, deuten auf eine starke Fokussierung weg von individuellen Entscheidungen. In dem Buch Silence hat sich John Cage explizit zu seinem Verhältnis zu Klängen geäußert. Das Subjekt, das Klänge in Beziehung zueinander setzt, ist für ihn zunächst ein belastendes. Diese Belastung der Klänge, sowohl durch ein schreibendes Ich als auch durch ein hörendes Ich, ist für John Cage überflüssig. So schreibt er: Wenn wir die Musik von unseren Schultern nehmen, bemerken wir, dass sie nicht fällt. Der Komponist soll sich demnach mit seinem Wissen, seiner psychischen Verfasstheit und seinen Erfahrungen von den Klängen fernhalten. Vielmehr ist Cage daran interessiert, Klänge quasi aus sich selbst heraus, jenseits einer subjektiven Deutungsmaschine wahrzunehmen. In Silence heißt es weiter: Ich schreibe, um zu hören. Niemals höre ich und schreibe dann, was ich höre. Inspiration ist kein besonderer Anlass. Es ist bemerkenswert, dass sich die Komponistinnen und Komponisten neuer Musik heute in ihren Arbeiten in verstärkter Art und Weise mit sich selbst auseinandersetzen oder zumindest ihren subjektiven Anteil an der eigenen Arbeit mitreflektieren. Soweit die verschiedenen Ansätze auch von der Idee des romantischen Subjekts distanziert sind, sofern sind sie auch den beschriebenen kompositorischen Ansätzen von Cage, Boulez, König und anderen. Der in Harvard studierende Komponist Marek Pollicks etwa bezeichnet sich kühl als Produzent von Ereignissen. Zwar negiert er nicht den Einfluss seiner persönlichen Interessen auf seine kompositorischen Entscheidungen, dennoch gibt es eine sehr starke Tendenz, jeglichen Verdacht auf Romantisches des Subjekts aus seiner kompositorischen Praxis fernzuhalten. Als Produzent stelle er Ereignisse her. Kunst ist ein Job und ich bin ein Auftragsarbeiter, so Pollicks. Das komponierende Subjekt wird nicht einfach ausgestrichen. Vielmehr reflektiert er auf der einen Seite die gesellschaftliche Konstruktion des Künstlersubjekts als Teil einer marktwirtschaftlichen Werbestrategie. Auf der anderen Seite steht die Person Marek Pollicks, dessen Ich durch die nicht weiter begründbare Entscheidungen Einfluss auf die Arbeit hat. Wichtig bleibt Pollicks dabei, beides transparent zu machen. Art is a job and I'm a contract worker. Art isn't more or less special than any other job. It isn't more or less. Kunst ist ein Job und ich bin ein Auftragsarbeiter. Kunst ist weder mehr oder weniger besonders als andere Berufe und es ist auch nicht mehr oder weniger politisch. Das Gegenargument hierzu kreist um eine romantische Subjektposition. Diese ist immer binär gedacht, entweder als Distanz zwischen dem Künstler und der Welt oder dem Künstler und dem Markt oder beidem. Die Unversöhnlichkeit oder Angriffslust des romantischen Subjekts in Bezug auf sein Gegenüber ist das Destillat seiner Authentizität. Ich bin eine Person und ich bin eine Affektfabrik. Ich mache Erfahrungen, ich produziere Affekte und ich mache Musik. Und ich sollte erwähnen, dass keine dieser Taten exklusiv für jemanden sind, der eine Karriere in der Kunstwelt plant. Und ich habe eine Marke. Ich werde gebucht, Erfahrungen zu produzieren aufgrund von bestimmten Erwartungen. Aber weder meine Musik noch meine Marke bilden meine Identität. Meine Projekte in Begriffen der Markenbildung zu benennen, empfinde ich als progressiv. Auf diese Weise werden sie transparent in ihrer sozialen Funktion. Ich kann Kompromisse oder finanzielle Berechnungen mit anderen Menschen inkludieren, ebenso wie Erwartungshaltungen und anderes. Ich empfinde Integrität als Künstler nicht als kompromittiert, wenn ich ihre sozialen Aspekte berücksichtige oder ihre Nützlichkeit, denn Kunst ist ein Job. Ich mache Dinge, die sich groß und warm anfühlen, Dinge, die auf eine bestimmte Art eine Entdeckungsreise oder das Erschaffen einer Welt aufrufen. Ich kann Aussagen machen über das Material, das diese Gefühle herstellen kann. Das Licht, die Videoprojektion, die Art, wie Dinge auszusehen haben, all das zusätzlich zu dem, wie die Musik klingen sollte. Als Produzent von Ereignissen verorte ich meine Kunst in der Realität. Ich mache keine platonischen Kunstobjekte, ich veranstalte Events. Ich kann sie in Zeit und Raum festmachen. Sie sind real. Pollex zieht für seine Arbeit eine Verbindung vom komponierenden Autor zum Designer, mit dem Unterschied, dass der Designer bezüglich seiner sozialen Funktion transparenter sei als der niemanden eine Rechenschaft ablegende Autor. Das Ich des Komponisten ist hier eines, das ein Angebot macht. Pollex bietet, wie er sagt, Ereignisse an. Die Frage, welche Alleinstellungsmerkmale seine Produkte ausweisen, mithin also auch, welche Bedürfnisse Pollex selbst in Bezug auf seine Musik hat, bleiben kalkulierte. Pollex' Interessen und Bedürfnisse sind so zwar immer Teil seiner Arbeit, mit dieser aber nicht identisch. Vielmehr ist es ihm wichtig, die Kontrolle über Ausdruck und Mittel seiner Arbeiten zu behalten. Auch die in Weißrussland geborene und in Köln lebende Komponistin Oksana Omeltschuk sieht ihr Schaffen vor dem Hintergrund eines Marktes, in dem man sich als Produzent seiner eigenen Marke hervorbringen muss. Anders als Pollex allerdings sieht sie ihr Interesse an der Arbeit und damit auch ihren Einfluss auf die eigene Arbeit weniger distanziert. Vielmehr ist Musik für sie ein Mittel zur Kommunikation mit dem Publikum. Ich frage mich schon ziemlich oft in der letzten Zeit, ob das, was ich mache als Künstler, wirklich aufrichtig ist oder ob ich mich doch mit meiner Musik nur anpasse. Es ist schon so, dass man als junger Komponist am Anfang wirklich ziemlich fleißig an der Aufbau einer eigenen Firma, Marke, Erkennungswert arbeitet, damit man diesen Firmenaufkleber möglichst lang auf der Stirn trägt und auch entsprechende Produkte nach dem Wunsch liefern kann. Ich komponiere, weil ich schon durch meine Musik kommunizieren möchte, weil ich das, was ich aufnehme oder wahrnehme, dann in so eine sublimierte Form, in Form eines Werkes wiedergeben möchte, zurückgeben möchte, in Form eines Kommentars zu dem, was ich erlebe, was ich lebe. Die Komponistin Oksana Omeltschuk ist sich der Doppeldeutigkeit ihres Ichs durchaus bewusst. So gilt es für sie einerseits, auf dem kleinen Markt der neuen Musik Fuß zu fassen, indem sie sich im wahrsten Sinne des Wortes einen Namen macht. Zum anderen ist ihr kommunikatives Interesse an Musik als Ausdrucksform eines, das den Markt ignorieren möchte, sich zumindest nicht nach Gesetzen von Angebot und Nachfrage richtet. Vielmehr ist es ihre Idee eines ungebrochenen Subjekts, das sich durch Musik mitteilen möchte. Die Aussagen des in Deutschland geborenen Komponisten Sven-Ingo Koch scheinen zunächst in eine ganz ähnliche Richtung zu weisen, wenn er schreibt, Komponieren bleibt ein ständiger Prozess der Auseinandersetzung mit dem um mich herum und dem, was ich auf dem Papier daraus mache. Und auch wenn seine musikalischen Ergebnisse ganz andere sind als die von Oksana Omeltschuk oder Marek Pollex, so gibt es doch in der Auseinandersetzung mit dem schreibenden Subjekt auch einige Ähnlichkeiten zu Pollex' Ideen. Zwar ist der Ansatz von Koch keineswegs der eines Produzenten von Ereignissen, dennoch interessieren ihn die Hörerfahrungen und die Ergebnisse seiner Arbeit als etwas, das, so Koch, den Hörenden verändern könne. Was Pollecks Idee eines Ereignisses, das Welten erschaffe, nicht gänzlich unähnlich ist. Dabei scheint es auf den ersten Blick so, als ob Sven-Ingo Koch eine geradezu gegenteilige Position zu Marek Pollex bezieht. In einem Statement, das er ebenso wie Pollex anlässlich dieser Sendung verfasst hat, schreibt er: Konkreter Auslöser für ein neues Stück ist oft die Sehnsucht nach einem bestimmten Klang, einer melodischen Linie oder auch einer Textur von Stimmen, die ich hören möchte und so in dem imaginierten Zusammenhang noch nicht gehört habe. Diese Aussage legt zunächst eine wesentlich direktere Übertragung imaginierter Klänge in Musik nahe. Doch die Auseinandersetzung mit der konkreten Stimme des Komponierens, die Überraschung darüber, was, wie er schreibt, da vor mir entsteht, ist ebenso wichtig für den Verlauf seiner Arbeit. Ich stelle mir immer wieder Fallen, setze mich bewusst unerwarteten musikalischen Situationen aus, um zu nicht vorhergesehenen Ergebnissen zu gelangen, die mich dann im weiteren Arbeitsverlauf wiederum künstlerisch herausfordern und meine Neugierde in andere Richtungen lenken. Zum Beispiel, indem ich Verschiedenstes kombiniere oder einzelne Stimmen unabhängig voneinander komponiere, schichte und dann im Folgenden darauf reagieren muss. Oder indem ich das Material strukturellen Prozessen unterordne, von denen ich noch nicht weiß, wohin sie mich bringen werden. Wenn ich schon zu Beginn einer Komposition eine zu genaue Vorstellung habe, wie ein Stück werden soll, wechsle ich meistens im Verlauf der Arbeit die musikalische Richtung, weil mich das strikte Ausführen von zuvor Festgelegtem langweilt und mich vielmehr Wege zu unbekannten Orten faszinieren. Komponieren bleibt so ein ständiger Prozess der Auseinandersetzung mit dem um mich herum und dem, was ich auf dem Papier daraus mache. Was bei Marek Pollex, deutlich politisch formulierter, das Produzieren von Ereignissen, von Experiences ist, formuliert Koch als Hörerlebnis, das er komponierend schafft, das aber, und da treffen sich beide Komponisten, als Ereignishaftes unverwechselbar wird. In beiden Fällen betreibt das Komponistensubjekt, bei Pollex kühl als Produzent von Ereignissen bezeichnet, also eine Beschäftigung mit klanglichem Material, bei dem das spezifische Interesse des Autors zwar durchaus in die Komposition mit einfließen kann und auch darf, das sich aber abgrenzt von einer zu starken Identifizierung der Person mit der Arbeit. Pollex fordert, dass Künstler sich im Zuge der postkonzeptionellen Auseinandersetzung mit Kunst als eine Ansammlung von internen und externen Identitäten und Erwartungen sehen sollten, deren Teilhabe am Markt nicht unabdingbar ist. Komponisten sollten diesen Zustand wahrnehmen und in ihrer Kunst reflektieren. Koch bleibt wesentlich stärker bei sich selbst, wenn er schreibt, dass er die Auseinandersetzung mit dem, was vor seinen Augen entstehe, liebe. Dass ich mich dabei mit all meinen Möglichkeiten und Begrenzungen einbringe, trotz der zuvor angedeuteten Versuche, mich selbst zu überraschen, geschieht zwangsläufig. Ein spannendes Werk ist auch ein persönliches Statement. Ein entscheidender Unterschied der Ansätze von Pollex und Koch scheint in der Emphase der Auseinandersetzung zu liegen. Während Sven Ingo Koch sich selbst ebenso überraschen will wie andere, ja sich geradezu Fallen stellt, um nicht in Bekanntes zurückzufallen, scheint Pollex Schwerpunkt der Arbeit im klassischen Sinne des Handwerks zu liegen, also gerade entgegengesetzt zu Kochs Absicht, Kenntnis darüber zu gewinnen, welche Klänge zu welchen Effekten führen. Was beiden Autoren gemeinsam ist, ist, dass sie Einflüsse ihres Lebens auf ihre kompositorische Arbeit zwar anerkennen und zulassen, für den Hörer aber nicht explizit machen. Im Gegensatz dazu hat sich der Berliner Komponist Maximilian Markoll sehr viel konkreter in einige seiner Kompositionen eingebracht. Für seine Reihe Compound, auf Deutsch etwa Verbund oder Zusammensetzung, hat Markoll Klänge aus seiner direkten Umgebung aufgenommen, katalogisiert und mit Schlagworten wie Puls, Rauschen, Glissando oder ähnlichem versehen. Klänge, die seinen Alltag begleiten, ihn direkt umgeben, die er beim Arbeiten hört oder wenn er unterwegs ist. Die Aufnahmen reichen von Straßengeräuschen aus seinem Wohnbezirk in Berlin-Neukölln und solchen, die aus der Nachbarwohnung zu ihm herübergeschallt sind, zu Ausschnitten von Musik, die er zu Hause gehört hat und zu Geräuschen, die Marcol selbst erzeugt hat, beim Arbeiten, Kochen oder beim Sex. In ihrer Gesamtheit bilden sie so etwas wie die akustische Folie seines Alltags. Für die Stücke der Compound-Reihe werden diese Aufnahmen allerdings nicht in chronologischer Reihenfolge aneinandergereiht. Vielmehr werden die Klänge gemeinsam mit ihren Bearbeitungen und Transkriptionen gesammelt. Die Gesamtheit der Aufnahmen sowie ihre Bearbeitungen und Transkriptionen bilden das Archiv, das für die konkreten Kompositionen als Materialfundus fungiert. Aus diesem Archiv wählt Marcol für die einzelnen Stücke bestimmte Aufnahmen aus. Die Entscheidung, welche Klänge, Derivate oder Transkriptionen in welche Arbeit einfließen, entscheidet Marcol anhand der Schlagworte, über die er Gemeinsamkeiten der Klänge benennen kann. Um die Aspekte der Gemeinsamkeiten zu betonen, werden die Aufnahmen teilweise bearbeitet, gefiltert oder lediglich einzelne Aspekte von ihnen, wie etwa bestimmte Tonhöhen oder nur ihre Rhythmik, verwendet. Zum anderen werden bestimmte Aspekte der Aufnahmen transkribiert, also etwa Rhythmik, Dauer, Klangfarbe oder ähnliches. Die transkribierten Klänge werden dann, je nach Stück, von Posaunen, Akkordeons oder einer eigens für diese Stückreihe entwickelten Box gespielt. Die Titel geben dabei Hinweise darauf, welche Schwerpunkte Marcol gesetzt hat. Car, Sex, Voice, Honker, Air, Pressure, Train, TV, Voice, Alarm, Air, Machine oder Friction, Machine, Alarm, Signal, Construction sind konkrete Hinweise auf Klang- als auch Transkriptionskategorien, anhand derer Marcol bestimmte Stücke komponiert. Ja, und bei diesen ganzen Transkriptionssachen zum Beispiel war es ja dann so, und jetzt komme ich zu dem anderen Bereich mit der Subjektivität, dass die Transkription ja eigentlich sowas wie eine Flucht nach vorn ist, nämlich vielleicht entstanden aus einer gefühlten Verantwortung gegenüber dem Hörer ja eigentlich, beziehungsweise die Frage, wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich jetzt hier irgendwelche Entscheidungen treffe, die vollkommen subjektiv nur auf meinem eigenen Mist gewachsen sind und die ich dann anderen vorsetze, damit die sich das einverleiben. Und das kam mir so feige vor, weil es da irgendwie um nichts eigentlich ging. Also habe ich sozusagen diese Flucht nach vorn betrieben und gesagt, okay, wenn Subjektivität hier das Thema ist, dann nehme ich mal was, was schon da ist und arbeite mich daran ab und guck mal, wo die Subjektivität hier eigentlich ist und wo die eigentlich Platz hat und worum es da eigentlich geht. Insofern geht es da 100% um Subjektivität, nämlich um meine eigene Wahrnehmung, die ich quasi anbiete. Für das Stück Compound Nummer 2, Air Pressure Train TV, gibt Marcol folgende Hinweise. Ein Regionalzug von innen, stehend, am Frankfurter Hauptbahnhof. Ein ICE-Bordrestaurant während eines verlängerten Zwischenhalts in Dortmund. Eine Techno-Party, Möbel Olfe, im alten Bechsteinhaus am Moritzplatz in Berlin. Eine Passagierin mit elektronischem Beatmungsgerät in einem Zug nach Berlin. Eine pfeifende Dusche in einem Hamburger Hotel. Windräder in Schleswig-Holstein. Durch die Lübecker Altstadt fahrende Autos an Weihnachten 2008. Eine stehende E-Lok. Das Wartezimmer der Abteilung für Strahlentherapie des Lübecker Uniklinikums. Ein Ausschnitt aus der TV-Serie 24, Staffel 6, Episode 11. Der Hinterhof meiner Berliner Wohnung. In dieser Komposition taucht das Ich Markols gleich in doppelter Weise als Subjekt auf. Zum einen verwendet der Komponist klangliches Material, das er aus dem Hintergrundrauschen seines alltäglichen Lebens entnommen hat und das Auskunft über biografische Daten geben kann. Dies ist mal weniger konkret, wenn es sich etwa um Aufnahmen aus dem Hinterhof seiner Wohnung handelt, mal spekulativ konkreter, wenn er Aufnahmen aus der Abteilung für Strahlentherapie des Lübecker Uniklinikums als Quelle angibt. Und an anderer Stelle gibt Markol Einblick in seine Freizeitgestaltung, wenn er Aufnahmen aus einem Techno-Club oder aus einer TV-Serie integriert. Zusätzlich zu den biografischen Daten gibt es ein Subjekt, das Klänge für diese Kompositionen aus dem Archiv auswählt, das Kategorien findet, nachdem diese Klänge Verbindungen eingehen, das Entscheidungen trifft, welche Aufnahme auf welche folgt und in welcher Art und Weise. Im Gegensatz zur Transparenz der Ausgangsmaterialien bleibt dieses Ich, wie bei Pollex, Umeltschuk und Koch auch, verschlossen. Seine Entscheidungen sind nur als indirekte wahrnehmbar. Zwar wird durch ein Wissen darüber, dass sämtliches Klangmaterial der Compound-Reihe biografischen Ursprungs ist, das Hören dieser Stücke entsprechend aufgeladen. Es entsteht ein Spiel im Kopf des Hörenden, wie relevant oder weniger relevant bestimmte Klänge für den Komponisten waren, welchen Einfluss wohl gerade beiläufige Klänge gehabt haben können, etc. Die subjektiv getroffenen Entscheidungen Markols aber, wann welcher Klang auf welchen folgt und wie er bearbeitet wird, weichen von dieser Logik wieder ab. Die Subjektivität des Komponisten beim Komponieren ist nicht als transparente oder ausgestellte wahrnehmbar. Die Entscheidungen des Ichs zum Thema zu machen, ist ein Ansatz, den nicht wenige Komponistinnen und Komponisten verfolgen. Viele von ihnen schreiben sich selbst als Performer in ihre Stücke mit hinein, meist durch die Präsenz ihrer Stimme oder im Falle von Aufführungen durch die Präsenz ihres ganzen Körpers. Charakteristisch ist für diese Composer-Performer, dass ihre Präsenz in ihren eigenen Arbeiten gerade keine professionelle ist, sondern dass sie sich auf eine Art und Weise in ihren Kompositionen zeigen, die sie entblößt. Gerade das Unprofessionelle, Laienhafte ihrer meist unausgebildeten Stimmen verleiht ihnen Authentizität. Ja, mich spuken den Kahn. Ja, mich spuken den Kahn. Jodlotidi, ich jodli herum, ich jodli herum. Jodlotidi, ich jodli herum, ich jodli herum. Got all the weather, what do the bleep? Got all the weather, what do the bleep? Adi re, zi di re, zi di re, Adi re, zi di re, zi di re, zi atan ut. Adi re, da, di bi, ati. Es gibt selten ein Stück von mir, in dem ich nicht in irgendeiner Form ich sage. Also in dem Sinne, dass ich mich selbst da als Aufnahme oder Performerin integriere. Ich glaube, bei mir hängt das auch damit zusammen, dass mein allererster Impuls, mit Klängen zu arbeiten, der war, mich als Kind selbst auf Kassette aufzunehmen. Und diese Arbeitsweise verfolge ich in einiger Abwandlung eigentlich bis heute. Also ich verwende zum Beispiel Zuspielungen, in denen ich zu hören bin als Geräuschemacherin, Sprecherin oder als unausgebildete Sängerin. Und oft performe ich auch selbst live. In dem eben gehörten Ausschnitt aus dem Stück Copying Myself der Komponistin Nele Hülker setzt diese sich mit ihrer eigenen privaten Vergangenheit auseinander. Nele Hülker spielt in dieser Performance dem Publikum abwechselnd kurze Ausschnitte einer Kassettenaufnahme vor, die sie als Kind von sich selbst gemacht hat. Diese Aufnahmen imitiert Nele Hülker auf der Bühne live, so gut es geht, mit ihrer Stimme. Die öffentliche Selbstkonfrontation mit ihrer intimen Vergangenheit, Das Vorspielen von Aufnahmen von sich selbst als Kind inszeniert die Komponistin als einen Moment der Peinlichkeit, sowohl für sich selbst als auch für das Publikum. Die Schutzlosigkeit, der sich Hülker aussetzt, indem sie gerade nicht künstlerisch überformtes Material verwendet, sondern solches, das nicht für die Öffentlichkeit gedacht war. Die Distanzlosigkeit der Performerin also erzeugt nicht nur bei ihr selbst, sondern auch beim Publikum ein Unwohlsein. Ein Unwohlsein, das sie dezidiert hervorrufen möchte. Nachdem ich das eine Weile gemacht hatte, habe ich dann meinen Puls, meinen Blutdruck und meine Temperatur gemessen und die Ergebnisse für das Publikum sichtbar notiert. Und zusätzlich habe ich noch angegeben, wie stark mein Gefühl von Peinlichkeit bis zu diesem Punkt der Performance in Prozent gewesen ist. Danach habe ich Fragebögen ans Publikum verteilt, in denen dieses Angaben zur eigenen momentanen körperlichen Situation und zum Gefühl des Fremdschämens während meiner Performance machen konnte. Zum Schluss habe ich noch ein Gespräch über Peinlichkeit mit dem Publikum eröffnet. Entscheidend für die Wirkung dieser Performance, für den Effekt der Authentizität, ist die laienhafte Ausführung des Gesangs. Jegliche Professionalisierung, die immer auch eine Standardisierung ist, schiene vom individuellen Ausdruck, von der singulären Position der spezifischen Nele Hülker wegzuführen. Die Form der Konfrontation des Publikums mit sich als Person, wie Hülker sie in Copying Myself praktiziert, lässt sich als eine therapeutische Form des Komponierens bezeichnen. Diese Form der Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten beziehungsweise die öffentliche Austragung dieser Auseinandersetzung prägt auch die Musik des Komponisten und Performers Christoph Ogiermann. Wie Nele Hülker tritt auch der in Bremen lebende Komponist und Performer Christoph Ogiermann fast immer selbst in seinen eigenen Stücken mit auf, sei es als Stimmperformer, als Geiger oder in Form von Zuspielungen, auf denen er schreiend, schimpfend, sprechend, singend oder kommentierend anwesend ist. Dabei bringt Ogiermann sich selbst in seine Stücke meist in sehr expressiver Form ein. Die Person, die live auf der Bühne oder in Aufnahmen schreit oder kommentiert, scheint eine zu sein, die mit dem jeweiligen Gegenstand des Stücks kämpft, sich an ihm abarbeitet, physisch wie mental. Die Direktheit des Ausdrucks wird dabei oft wiederum kompositorisch gebrochen, mithilfe medialer Sprünge zwischen Aufnahmen und Live-Aktionen, schnellen Schnitten zwischen lauten und leisen Passagen, aber auch durch plötzliche Wechsel in den Stimmungen des Performers. Diese Brüche und Schnitte steuern dem direkten Ausdrucksbedürfnis entgegen. Sie schieben sich als Distanzierende und Reflektierende zwischen die verschiedenen Ebenen des Ausdrucks. Für den Hessischen Rundfunk hat Christoph Ogiermann im Januar diesen Jahres eine Sendung für die Reihe Selbstlaut produziert mit dem Titel »Der Selbsterregte«. In dieser Sendung setzt er sich künstlerisch mit der Frage auseinander, was ihn selbst zum Komponieren gebracht hat und warum er sich selbst ins Zentrum seiner Kompositionen setzt. Parallel laufend zu einer Abhandlung über den erotischen Roman oszilliert die Sendung in 5 Abschnitten zwischen Kindheitserinnerungen, Reflexionen über erotische Anziehung und Beispielen seiner kompositorischen Arbeit. In psychotherapeutischer Tradition wird hier, wie bei Hülker auch, die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit ins Zentrum der Arbeit gesetzt. Im Unterschied zu Hülker geht es Ogiermann allerdings nicht um die aktuelle Erfahrung von Scham. Während Nele Hülker Aufnahmen aus ihrer Kindheit weitestgehend unkommentiert dem Publikum präsentiert, taucht bei Ogiermann Vergangenheit nur über die Erinnerung auf. Er beschreibt Verbote und Begehren seiner Kindheit und setzt diese in ein Verhältnis zu kompositorischen Techniken seiner Musik, ebenso wie zu reflektierenden Texten. Kleine Bodenzimmer, die Peitsche, Zahnschloss, 3 Tage schwarzes Leder, geflochten und Johannes Passion. Ich kann mir das nur mit Tommy vorstellen. Die Badewanne. Da hat er und die Nippel, die er mit Tuscheaugen ummalt. Und auch am ganzen Bauch eine Riesenfratze. Die Peitsche? Keine Vorstellung und dann immer von der Wunsch, ihn zu ficken. Nur und es bleibt wollen. Blick, bleibt beim Dazwischen und wird verschwommenes, und wird Bild. Verschwommenes Bild. Und wird verschwommenes Bild. Und ein Auftauchen bei den Fliesen der Speisekammer, offenes Würstchenglas daneben. Der dunkle Einschluss im Kleinbürgerwohnzimmer mit den Rollläden unten und nur der einen Lampe am Stringregal zur Zimmerdecke. 3 Tage Kiff. Ihre Lippen schließen sich um den schwanzbreiten Rauchstamm, der aus der Flasche gesogen wird. Und die Johannespassion wird räumlich, farbig und zeitlos knietschig bunte Skulptur. Und die Badewanne endlich, nach langer Zeit. Er nackt. Und die Nippel, um die endlich der Pinsel geht. Farbe nur noch braun, weil alles gemischt. Und der Wunsch, ihn zu ficken. Davon bleibt der Versuch, durch Übereinanderschichtung der gleichen Aufnahme in verschiedenen Tonhöhen die Farbigkeit des Kiffs beim Einschluss in der Kleinbürgerwohnung wieder zu erzeugen. Der Badewanne vorgeschoben. Alles soll immer schon vorbei sein. Der Wunsch nach stetigem Ess schon hinter sich haben. Mit der Zeit holt das Reflexive die Aktualita ein. Ein Proportionskanon, der sich selber überholt. Es gibt nachgerade bis heute kein Stück von mir, das nicht kanonisch gearbeitet ist. Kanon ist hierbei aber in den seltensten Fällen als Kanon erlebbar. Wirken eher akkumulativ, haufenbildend, wie das sich selbst füttern mit dem eigenen Material. Eigenblut-Transfusionen! Er sieht in seinem. Der Anschluss ist. Meine Kanons. Sie stetig an den anderen aufhalten, sie dabei kaum aushalten, macht die reale Grundlage für später oft kanonisch verarbeitete dokumentarische Aufnahmen. Das Aktuale wird dabei schon mehr und mehr selbst als Aufnahme erlebt, ist so durch meinen Subtext gefiltert, wie eine Aufnahme aus einer Schule im Bremer Stadtteil Gröpelingen durch den eingelesenen Text von Hubert Fichte ausgelesen und damit ebenso gefiltert wird. Am Ende des Stücks dann wieder der angehäufte Kanon, der alle Musiken aus in Klänge übertragene Silben des Fichte-Textes zusammenführt. Diese Schichtungen können auch als Vermeidungsstrategien gehört werden. Ihr sollt nicht wissen, was ich da spiele! Und ihr sollt auch nicht wissen, was der darunterliegende Text ist! Warum, Papa? Wenn die Moderne doch ihre Finger auf die blinden Flecken legt, dann ist es doch hier eher ein Erzeugen von mehr blinden Flecken. Blinde Flecken, bei denen ich mir doch scheinbar was traue! Ausschnitte aus dem Hörstück Der Selbsterregte von Christoph Ogiermann. Bei aller Schonungslosigkeit Ogiermanns, seine eigene Gefühlswelt betreffend, fällt auf, dass in diesem Hörstück, wie in den meisten seiner Arbeiten, die Sprechstimmen fast immer verfremdet werden. Gerade das Offenlegen intimer sexueller Wünsche des Autors, seien sie fiktiv oder authentisch, wird durch die Überlagerung der Stimme, Beschleunigung oder Verlangsamung erneut in eine Künstlichkeit überführt, die der Schonungslosigkeit der Aussage entgegensteht. So wird der therapeutische Ansatz einer Kindheitsbefragung zu einer Komposition, die Auskunft über das Subjekt gibt, das sich dieser Befragung aussetzt. Art und Grad der Verfremdung scheinen den Grad des subjektiven Bedürfnisses des Komponisten Ogiermanns wiederzuspiegeln, sich selbst als Komponist einzubringen. Die Form des Stückes, die Abfolge der Texte, ihre Bearbeitung und so weiter sind selbst weniger subjektive Auswahl. Sie werden zu einer eigenen Schicht der Reflexion über den Ausdruck. Was bei Nele Hoelker als Effekt ihrer Performance entsteht, das Gefühl der Peinlichkeit, wird bei Christoph Ogiermann hörbar in Form von Bearbeitungsformen des Komponisten. Platt gesagt, je unangenehmer dem Komponisten eine Stelle ist, desto stärker verstellt er sie. Oder gerade umgekehrt, desto plakativer stellt er sie aus. Gleichzeitig gilt, je persönlicher eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, desto formaler wird der kompositorische Ablauf. Diese Verfahren erklärt Ogiermann zu Beginn des Hörstücks. Er integriert die Erläuterung seiner Methode in die Komposition, lässt sie Teil des Stücks werden. Im Modell des erotischen Romans sind die Traumata der meist unmittelbar mit Sexualität verbundenen Erinnerungsschleifen, das, was man heiß immer wieder durchläuft, so genau wie möglich aufgeschrieben. Möglich heißt dabei, innerhalb eines scheinbar oder auch wirklich entschärfenden Rahmens experimentell empfindlicher Literatur oder auch im Genre des modellhaften Schreibens über etwas intim Unmittelbares werden alle harten Brüche und Peinlichkeiten als Literatur entschuldigt und zeigen damit eine Verschiebung, die die spätere, umfassendere Verschiebung durch musikalische Arbeit bereits andeutet. Um dies deutlich zu machen, werden die scheinbar authentischen Abschnitte durch nochmalig die Begebenheit theoretisierende und hier die gewollte Assonanz zu terrorisierende allgemeine Beschreibungen des abstrakten Prototyps erotischer Romane eingeleitet. Der aus Dänemark stammende Komponist Simon Löffler schreibt Musik, die eine stärkere Auseinandersetzung des Autors mit seinem kompositorischen Ich innerhalb der Musik zunächst nicht gerade nahelegen. In seinem Stück Bi etwa bespielen drei Musiker verschiedene Schaltkreise mit Neonröhren, die mit Kontaktmikrofonen versehen sind. Werden die Röhren an- oder ausgeschaltet, erzeugen sie Töne, die durch Lautsprecher hörbar gemacht werden. Zusätzlich sind auch die Musiker im wahrsten Sinne des Wortes unter Strom gesetzt. Berühren sie einander oder fassen sie vor ihnen liegende Kabel an, schließen sie einen Stromkreislauf, der ebenso in Form von Netzbrumm hörbar wird. Die Partitur besteht entsprechend aus Aufführungsanweisungen wie an oder aus. Ein Beseelen oder Anreichern der Klänge mit Individuellem scheint eher unwahrscheinlich. My music is indeed about me. On a conscious level, I follow the interest I have in a broader sense in life. Meine Musik ist in der Tat über mich. Auf einer bewussten Ebene versuche ich, meine Interessen im erweiterten Sinn, meine Interessen im Leben zu verfolgen. Und ich versuche, diese Interessen in etwas zu transformieren, was zum Beispiel ein Setup sein kann oder auch eine strukturelle Idee, mit der ich dann komponieren kann. Aber ich denke nicht, dass meine Musik ein besonders getreuer Ausdruck von mir als Individuum sein kann. Es ist vielmehr ein winzig kleines Fragment eines viel größeren Zusammenhangs, von dem fast alles durch verschiedene Umstände weggefiltert wurde. Natürlich treffe ich Entscheidungen, aber diese finden innerhalb eines extrem engen Rahmens statt, der durch meine Körperlichkeit, meine Überzeugungen, mein mediokres Verständnis der Welt und so weiter begrenzt wird. Und im Grunde mag ich die Tatsache, dass ich zu 99% ein automatisiertes Wesen bin und nur zu 1% ich. Das Ich, das Löffler beschreibt und um das es in seiner Musik geht, ist also viel weniger Individuum als eine Summe äußerer Umstände. Doch auch, wenn das Individuelle für ihn nur 1% auszumachen scheint, geht es ihm wie den anderen Komponisten in dieser Sendung offensichtlich darum, Zugang zu diesem Ich zu bekommen. Das Interesse am eigenen Ich, gerade aufgrund der von den meisten Komponisten geteilten Überzeugung, dass dieses eine Konstruktion sei, scheint groß, ganz unabhängig von der Bandbreite der Komponisten, die in dieser Sendung bisher vorgestellt wurden. Ob Marek Pollex, dessen kritisch-affirmative Auseinandersetzung mit Gesetzen des Marktes die Individualität zusammenschrumpfen lässt zu einem Alleinstellungsmerkmal der Marke Pollex? Ob es das sich im Wechselspiel zwischen kritischer Hinterfragung und individuellem kompositorischen Bedürfnissen befindende Ich Sven-Ingo Kochs ist? Ob über die Hintergrundgeräusche des täglichen Lebens, Aufnahmen aus der eigenen Kindheit oder einem expressiven Sich-Aussetzen mit der Frage danach, wer oder was man sei? Die Idee einer Musik der 50er und 60er Jahre, in der das entscheidende Subjekt, ganz gleich, ob es seriell, stochastisch, nach Zufallsprinzipien oder nach übergeordneten Konzepten komponiert hat, die Subjektivität weitestgehend aus der Komposition gestrichen hat, scheint für die hier vorgestellten Komponistinnen und Komponisten keine Option mehr zu sein. Das romantische Subjekt des 19. Jahrhunderts allerdings ist eine Idee des Ichs gewichen, das größtenteils fremdbestimmt ist und durch äußere Einflüsse und aufgrund psychischer Verfasstheit agiert. Es ist das Ich als Konstruktion. Umso mehr scheint ein Interesse daran, warum die um ihre Konstruiertheit wissenden Komponistinnen und Komponisten überhaupt schreiben wollen, groß zu sein und wird nicht selten musikalisches Thema. Und so ist es kaum verwunderlich, dass auch der sogenannte neue Konzeptualismus nicht ohne das Einbeziehen eines Subjekts auskommt und sich auch hier der entscheidende Unterschied zu konzeptuellen Arbeiten der 60er Jahre zeigt. Künstler wie Elvin Lussier, Terry Riley und andere haben ihre Konzepte meist als autoreflexive Kunst produziert, Musik als Prozess, deren Ereignis der Prozess selbst ist. Die Reaktion der postkonzeptionellen Kunst ist die Rückeroberung der Perspektive bei gleichzeitiger Relativierung ihres Blicks. Der Künstler Santiago Sierra schreibt, dass diese neutrale Haltung der Konzeptkunst nicht weiter hinnehmbar sei. Konzeptuelle Kunst dürfe als Post-Conceptual Art gerade nicht die externen Bedeutungen negieren, sondern sie müsse sie behandeln, mithin thematisieren oder dekonstruieren. Auch der Komponist Patrick Frank taucht in seinen Aktionen vor allem als Zeigender auf. Musik ist für ihn ein soziales Objekt. In seinen Arbeiten beschäftigt ihn in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen politischen Themen, etwa die Frage nach Freiheit oder nach Ökonomie, immer auch die Rolle der Musik, ihre Funktion innerhalb des spezifischen Diskurses. Mir geht es eigentlich in erster Linie darum, dieses soziale Objekt Musik zu untersuchen, wenn ich denn Musik überhaupt einsetze. Denn was mir noch eher ein Anliegen ist oder noch darüber hinaus ein wichtigeres Anliegen ist, ist die Auseinandersetzung mit einem Thema. Und dieses Thema ist in meinem Fall meistens oder fast immer ein Thema, ein kulturtheoretisches Thema oder ein Thema, das sich kulturtheoretisch bearbeiten lässt. Und diese kulturtheoretische Auseinandersetzung ist für mich der Ausgangspunkt eines Stückes oder auch eines Projektes. Und die Musik nimmt dann erst viel später, bekommt sie dann ihren Platz dort, wo sie dann auch einen Sinn erfüllt, einen adäquaten Sinn erfüllt. Das heißt, das Komponieren ist für mich dann gar nicht das Malen von Notenköpfen, sondern eigentlich eher das Komponieren einer Situation. Genau in dieser scheinbar sachlich distanzierten Auseinandersetzung spielt das Ich des Komponisten eine große Rolle. Die Aufgabe des Zeigenden, der dem Hörer erklärt, warum welche Funktion in Musik eine Rolle spielt und wo nicht, wird gerade dadurch, dass sie nicht ausdrücklich thematisiert wird, wieder zentral. In dem Bekennen des Komponisten zu einer bestimmten Deutung der Welt, in der Entscheidung, ein Urteil über seinen Gegenstand zu fällen, zeigt sich der Komponist als sein eigener blinder Fleck, aber eben auch als eine Persönlichkeit, die diese Entscheidung getroffen hat. Die eigene Position integrieren und sie direkt wieder relativieren, beziehungsweise das eigene einer Position in Frage zu stellen, diese Form der Dekonstruktion des Subjekts ist Thema der Komponistin Jennifer Walsh. Auch sie schreibt sich selbst, wie Ogiermann oder Hoelker, in die meisten ihrer Stücke als Performerin mit ein. Allerdings verwendet sie als Komponistin nicht selten Pseudonyme sowie als Performerin und tritt mit angeklebtem Schnurrbart und Perücke, verkleidet oder mit verfremdeter Stimme auf. Im Januar diesen Jahres präsentierte Walsh das digitale Archiv Ashtach, The Avantgarde Archive of Ireland, eine Sammlung von frühen Beispielen avantgardistischer und experimenteller Kompositionen aus Irland. Die Seite bietet verschiedenste Einträge zu Schlagwörtern wie Noise, Indeterminacy, Feminism oder Vocal, aber auch eine Liste von Komponistinnen und Komponisten aus Irland mit biografischen Informationen und Angaben zu ihren Klangforschungen nebst Beispielen. Dass sowohl sämtliche Kompositionen als auch Biografien und sekundärliterarische Texte von Jennifer Walsh stammen oder in Auftrag gegeben wurden, lässt sich dem Disclaimer, dem Haftungsausschluss der Internetseite, entnehmen. Vielen Dank, dass Sie das Kleingedruckte lesen, denn ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Alle Komponisten und Künstler, die Sie auf dieser Internetseite finden, sind fiktiv. Die Ashtoch-Stiftung ist ein kommunales Gedankenexperiment, eine revisionistische Übung in einem Was-wäre-wenn. Eine große Anstrengung von vielen Leuten, eine alternative Geschichte der Avantgarde-Musik in Irland zu erfinden. Wir haben unsere fiktiven Vorfahren zum Erscheinen gebracht und ihre Geschichten mit Sorgfalt geformt. Hören Sie zum Abschluss einen Ausschnitt der Komposition Virtue 2, die dem Archiv entnommen ist, komponiert und eingespielt von Sister Anselm O'Kialik.